10 Jahre christlich-sozialen Regierens. Und was ist der Erfolg? Wir fragen nicht die Kapitalisten und die Großgrundbesitzer. Wir fragen die arbeitenden Menschen. Wir fragen den arbeitenden Bauern, der nicht imstande ist, den Preis zu erzielen, der seinem Aufwand entspricht. Wir fragen den Gewerbetreibenden, der dank der unseligen Zollpolitik und des Mangels an Konsumkraft keinen Absatz im Inlande und keinen Absatz im Auslande findet. Wir schauen im Lande die ungeheure Zahl von Fabriken mit kalten Schloten. Um sie herum lagern Hunderttausende arbeitsloser Proletarier. Wir fragen die öffentlichen und privaten Angestellten, die Eisenbahner. Wir fragen die Invaliden des Krieges und der Arbeit, die Kleinrentner, die Greise und Greisinnen der Arbeit. Wir schauen die darbende Jugend und immer wieder die Frage, soll das so weitergehen? Nein, ein neues Jahrzehnt soll beginnen, ein neues Österreich, ein Österreich der Arbeit und des Friedens. Die Regierung Seipel hat die sogenannte Heimwehr gezüchtet. Eine faschistische Organisation, die das ruhige Wirtschaftsleben ständig bedroht, nicht nur auf der Straße, sondern auch dort, wo sich ihre Angehörigen durch Protektion in die Verwaltung des Staates und der Eisenbahn einschleichen wollen. Die Heimwehr mit Putsch und Bürgerkrieg haben im Herbst des Vorjahres allein eine Kapitalsflucht aus Österreich bewirkt, die größer ist als der ganze Betrag der Anleihe, die wir später nur mit schwerer Mühe bekommen konnten. Bürger, Arbeiter, Bauern, ruft die Störefriede zur Ordnung, zeigt ihnen am Wahltag, dass wir Ruhe und Ordnung wollen. Faschisten, die die Verfassung der Republik bedrohen, können nicht zugleich an hohen Stellen der staatlichen Verwaltung stehen. Nicht die Gewalt soll herrschen, sondern Erkenntnis und Weisheit. Nicht Parteiprotektion und Korruption, sondern Gerechtigkeit und Recht. Wählen Sie so, dass wir das christlich-soziale Jahrzehnt abschließen können. Dieses Jahrzehnt des Hungers und der Not, der Korruption und der Gewalt. Wählen Sie so, dass ein neues Jahrzehnt ersteht. Ein neues Österreich der Wohlfahrt und des Glücks aller arbeitenden Stände. Wählen Sie so, dass uns eine bessere Zukunft ersteht, uns und unseren Kindern.